Dies ist eine Produktion des Nerd Nerd Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes oder ein Herzchen bei Füt. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Das hier ist ja wahrscheinlich der erste Podcast, in dem während der Aufnahme Buttermilch getrunken wird. Ich mag Buttermilch sehr gerne. Nämlich, die ist sehr lecker, schmeckt sehr säuerlich und dadurch eben auch sehr erfrischend. Man hat so ein bisschen dieses Milchgefühl, auch wenn man nicht so die Menge an Fett und Zucker da drin hat, was ich ganz schön finde. Es ist sehr, also auf einen Liter gerechnet, sehr wenig Zucker drin tatsächlich und auch so gut wie gar kein Fett. Und es ist ein sehr erfrischendes, natürliches Getränk. ist eigentlich ein Abfallprodukt irgendwo bei der Butterherstellung tatsächlich, glaube ich, ne? Was man einfach irgendwo da zurückbehält. Jedenfalls ist das hier vermutlich der erste und einzige Buttermilch-Podcast aller Zeiten. Lecker, lecker, lecker, lecker, lecker, lecker, lecker, lecker, lecker. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Ja, jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger, nachdem das ja schon ein paar Mal ausgefallen ist hier. Ich habe heute eine schön bunte Sendung. Ich möchte auch gleich in meine Themenvorstellung gehen, bevor das hier wieder in ein ewiges Gelaber ausartet. Wir sind jetzt vor ein paar Wochen, ist schon wieder ein bisschen was her, auf der Leipziger Buchmesse gewesen. Da möchte ich gleich ein bisschen drüber reden. Ich habe die zweite Hälfte der ersten Staffel von The Tick zu Ende geguckt, darüber wird gesprochen. Da hatte ich ja die erste Hälfte schon mal besprochen. Da ist jetzt im Frühjahr die zweite Hälfte gestartet und ich habe die gesehen. Mal gucken, was wir darüber dann zu berichten haben. Dann habe ich tatsächlich mal wieder ein paar Comics hier auch am Start. Dafür sind wir ja alle mal hergekommen. Ich habe von Craig Thompson gelesen Weltraumkrümel, Space Dumplings im Original. Erschienen im deutschen, der deutschen Ausgabe bei Reprodukt. Und dann habe ich einen kleinen Schwerpunkt, nämlich die Nummer 2 von der Liga Deutscher Helden. Da habe ich, glaube ich, in der letzten Ausgabe erst die 1 besprochen. Die hatte ich ja schon ein bisschen länger hier rumliegen. Ich habe jetzt die 2 bekommen, trotz alledem. Da reden wir dann gleich nochmal drüber. Und ich habe den zweiten Sammelband mir selber gekauft von Ash, Austrian Superheroes. Und auch darüber reden wir dann gleich im Anschluss. Und vielleicht, das gebe ich schon mal so ein bisschen im Vorfeld weg, ist es auch so ein kleiner Battle zwischen beidem. Was ist besser? Was ist besser gelöst? Das aber dann eben zum Ende der Sendung. Ja, anfangen möchte ich mit einer kleinen Rückschau auf die Leipziger Buchmesse, auf der wir gewesen sind. Das war meine erste Buchmesse, auf die ich einfach bisher nicht gegangen bin, weil mich das nicht interessiert hat. Ich interessiere mich nicht für Messen. Da sind mir viel zu viele Leute. Das ist irgendwie alles bunt und blinkend und ich mag auch so diese ganze Verkaufs- und Präsentationsatmosphäre nicht. Ich war 2011 mal auf der Gamescom in Köln und das hat mir auch nicht so gut gefallen. Es war einfach nur laut und doof und wir waren in der Woche zufällig, zufällig schon relativ geplant in Leipzig. Wir ziehen da ja bald hin und hatten dann eben auch 2 Tickets, die wir noch durch Katis alten Job bekommen hatten. Und sie ist da auch einen Tag tatsächlich im Einsatz gewesen auf einem Stand. Sie ist ja inzwischen auch im Verlagswesen tätig. Ja, für mich ist da mehr oder weniger ein Ticket abgefallen und so sind wir an dem Donnerstag abends schon mal da gewesen. Das war schon ein ziemliches Abenteuer, da hinzukommen, also mit einer vollen Bahn und mit vielen Leuten, dann auch dieses Gelände zu betreten. Wetter war auch jetzt nicht so prima an dem Tag. Haben uns also abends diesen Vortrag angehört und sind dann aber am nächsten Tag ich glaube, zu 10 Uhr schon dann dahin gefahren. Also Kathi ist dann zum Stand gegangen und ich habe mich dann noch mit dem Couchpiraten getroffen, mit dem ich, glaube ich, so ungefähr den halben Tag dann unterwegs gewesen bin. Der hat da in seinem Podcast auch schon ausführlich drüber gesprochen. Da gibt's dann auch einen Link in den Shownotes zur Sendung von Michael. Ich kann einfach nur sagen, echt ein mega cooler Typ. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ihm da unterwegs zu sein. Und das war auch sehr cool. Dann habe ich später noch die Lara getroffen, die Lara Keilbart, die ihr hier im Podcast schon öfter mal gehört habt und auch bald wieder hören werdet. Mit der habe ich mich dann noch getroffen, noch so ein Stündchen rumgetrieben. Die ist dann auch irgendwann abgedüst und relativ kurz Zeit später hat Kathi mich dann auch schon wieder abgeholt. Und ehe ich mich versah, war es dann plötzlich irgendwie 5 Uhr. Und ich habe gedacht, okay, wie habe ich diesen Tag rumgekriegt? Was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Und ich habe mir so ein Programmheft mitgenommen von der Manga Comic Con. Ich habe tatsächlich die Manga- und Comic-Halle nicht einmal verlassen. Ich war ganz am Anfang kurz, bin ich durch ein paar Hallen durchgegangen, weil ich natürlich auch irgendwie da hinkommen musste. Aber ich war die ganze Zeit in dieser Halle. Ja, ich habe mich irgendwie so eine halbe Stunde dann alleine so ein bisschen mich drüber hergeschlenkert, so eine halbe Stunde, Stunde. Dann ab 11 Uhr war ich eben mit dem Michael unterwegs. Aber ich habe richtig was mitgenommen und ich habe Gott sei Dank habe ich mir Kreuze gemacht bei allen Sachen, die ich mir angeguckt habe. Ansonsten wüsste ich wahrscheinlich nicht mehr, was das alles war. Angefangen hat das irgendwie alles so ein bisschen vormittags. Also ich bin dann eben mit Michael unterwegs gewesen und habe mir dann, ich glaube um 11 rum oder sowas, haben wir immer an dieser großen Bühne auch gesessen. Und da hat dann Panini ganz viel gemacht, hat der Steffen Volkmar von Panini, der so ein bisschen auch ein geheimer Held von mir ist, weil er damals ja schon für Dino gearbeitet hat und auch immer am Anfang in den Mad-Heften von Rute gezeichnet worden ist, ist diese Redaktionssteffen, und weil er natürlich auch einen coolen Namen hat. Und der stand dann eben plötzlich oben auf der Bühne und das war schon so ein kleiner Fanboy-Moment für mich, weil der einfach, ist einfach ein unfassbar cooler Typ. Und ich komme auch gleich nochmal wieder zu Steffen. Also das ist ein das war echt ein Wahnsinnstag, kommen wir da gleich nochmal zu. Und dann habe ich da erst noch ein paar Minuten geguckt, dann kam Michael irgendwann dazu, da sind wir dann gemeinsam nochmal über die Messe. Was ich halt ganz witzig fand, womit ich nicht gerechnet hätte, dass ich das da sehe, wobei, na, ich hätte damit rechnen können, war, dass Martin, mein Comic-Verkäufer aus Rheine, dort eben auch mit dem Stand vertreten sein würde. Ich habe früher in Rheine gewohnt, bin ja hergezogen nach Stuttgart zu meiner Freundin. Und gemeinsam gehen wir jetzt ja demnächst nach Leipzig. Und plötzlich sehe ich eben auf der Leipziger Buchmesse in diesen Verkaufsständen ein riesiges Comic Planet Logo, wo ich dachte, was ist hier los? Und gehe dann eben an den Stand und sehe da meinen alten Comicbuchverkäufer aus meiner Heimatstadt und dachte so krass. Ein paar Worte mit ihm gewechselt und bin dann aber auch relativ zügig weiter. Das war total witzig. Ich habe mir angeguckt, eine kleine Veranstaltung, das ging so eine halbe, dreiviertel Stunde, das Stille Sofa mit Kase. Das fand ich ganz interessant, da ging es um den Film Silent Voice, ein Anime, in dem es um eine Beziehung geht zwischen einem Hörenden und einer Gehörlosen. Und dort wurde eben erklärt, zusammen mit der Dialogregisseurin und einer Gebärdendolmetscherin, wie er natürlich auch so ein bisschen die Arbeit an diesem Film vorangegangen ist und eben auch, ja, was Gebärdensprache überhaupt ist. Und das war ein sehr interessanter kleiner Vortrag. Natürlich auch eine Werbeveranstaltung für den Film. Ist natürlich klar, weil dann eben da auch der Social Media Mensch, hätte ich fast gesagt, oder so der Präsentationsmensch von Kase saß und sich so ein bisschen durch die Zeit so ein bisschen durchgestottert hat. Der war sehr, ja gut, er hat sein Bestes gegeben, war vielleicht auch nervös, vielleicht war es nicht sein regulärer Job, aber er war schon so ein bisschen, das war sehr interessant, also tatsächlich mal zu sehen, also wie wird ein gehörloser Mensch übersetzt in einem Anime, wie kann es da auch zu Missverständnissen kommen zwischen zwei Personen, dann wie wird das Ganze dann auch nochmal ins Deutsche übersetzt, Gebärdensprache ist ja nicht gleich Gebärdensprache, sondern da geht's ja nochmal um ganz, ganz andere Dinge, und auch wie dann die Untertitel, die für Menschen ohne Gehör oder auch mit Hörschwierigkeiten, Hörproblemen dann eben gedacht sind, wie die sich auch nochmal unterscheiden von den regulären Untertiteln. Das war ein sehr interessanter kleiner Beitrag. Die saßen auf dem schwarzen Sofa vom Comic Forum. Das war so einer der Anlaufpunkte für die Leute. Da konnte man auch sitzen. Also auf der großen Bühne war es natürlich auch immer lecker voll, weil da viele Leute gesessen haben und sich ausgeruht haben. Also auch die ganzen Cosplayenden und alles Mögliche. Das war schon wirklich echt cool. Zwischendurch gab es da noch irgendwie so ein japanisches Essensquiz, wo Michael und ich gestanden haben und immer Reis gerufen haben. Das war sehr witzig. Ja, um 14 Uhr habe ich mir auf der großen Bühne nämlich eine kleine Vorführung angeguckt von Schwavel. Schwavel ist Comiczeichner und Illustrator, macht, glaube ich, weitestgehend immer so ein bisschen das Artwork für die Ärzte. Dadurch war der mir eben bekannt. Und der hat eben zusammen mit der, also er ist Regisseur und zusammen mit einer Produzentin namens Sandra Strauß hat er einen Auszug aus einem Musikfilm präsentiert, einen Trickfilm, wo es eben auch so um DDR, Mauerfall, deutsche Wende und so weiter ging. Das war auch sehr interessant. Lieder unserer Heimat, Vorwärts-Short-Version in dem Fall. Der ganze Titel ist 1989 Lieder unserer Heimat. Das war schon sehr interessant, so so Post-Punk und so Elektropop und sehr schräg, so ein bisschen Atzenmusik auch, so die Atzenmauer muss weg. Das war schon wirklich, es war sehr schräg und auch sehr deutsch, glaube ich. War sehr anders und dann eben dazu eben so Animationsvideos dann eben auch zu sehen, die ganze Geschichte so ein bisschen erzählt haben. Ich fand's mega cool. Der fertige Film soll, ich glaube, im Laufe des Jahres erscheinen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, zwischendurch sind wir dann immer mal wieder so unterwegs gewesen. Und ein Beitrag, den ich ganz schön fand, der kam von der TinCon, die dort eben auch unterwegs gewesen ist. Und da hat Jonathan Funke einen kleinen Beitrag und einen kleinen Vortrag gehalten zum Thema Grundrechte 2.0, die sogenannte digitale Charta. Und das war auch sehr interessant. Die TinCon ist halt sowas wie die Republika für Jugendliche. Ist vielleicht ein bisschen kurz gegriffen, ist vielleicht auch ein bisschen was mehr. Da waren auch Vertreter der TinCon da, die das ganze Projekt noch ein bisschen unterstützt haben. Es war auch sehr interessant. Zwischendurch haben wir noch mal Goran Suzuka gesehen, der dann auch auf der großen Bühne stand. Und dann auch noch so ein paar, japanisch waren das, glaube ich, japanische Sängerinnen, die dann auf der Bühne rumgehüpft sind und gesungen haben. Das war jetzt nicht so ganz meins. War sehr wild und sehr laut und irgendwie nicht so das, was mich so angefixt hat. Was habe ich mitgenommen? Es gab einen sehr großen Kreativbereich, aus dem ich gleich auch noch was vorstellen möchte. Also eben mit sehr vielen Leuten, die dort ausgestellt haben, dort live gemalt haben, sodass man sich's angucken konnte, auch Sachen kaufen konnte, Comics, Mangas, Pins, kleine Kärtchen, Illustrationen, also zum Teil auch so Pfennigware, die immer natürlich in der Masse auch den Kohl fett machen. Und ich habe von der Zwitscher-Eva, die kennt man vielleicht auf Twitter, mir so ein paar Illustrationen mitgenommen, Lesezeichen mit, ich glaube Gwenpool, Wonder Woman und noch so ein paar andere Dinge, was ich sehr schön finde, was so ein bisschen Lesezeichenersatz ist für mich. Hab die Künstlerin hinter dem Webcomic Within dann zusammen mit Lara dann getroffen, die auch an einem Stand eben unterwegs war. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu lesen. Das findet ihr unter withincomic.net. Ich habe hier aber so ein Kärtchen mitgenommen und habe auch in den Comics zumindest schon mal reingeguckt. Also abonniert habe ich es schon. Ich bin noch nicht dazu gekommen, da reinzulesen. Sieht aber sehr gut aus und Lara hat auch gleich mehrere Sachen mitgenommen, wo ich gesagt habe, okay, sobald ich wieder mal in Berlin sein sollte, muss ich da auch definitiv reingucken. Jetzt steht hier natürlich nicht der Name der Kreativen. Das ist nicht so gut, das müssen wir nochmal ändern. Auf jeden Fall der withincomic.net ist das in dem Fall. Und was ich mir noch mitgenommen habe, war ein kurzes Comic, was auch, also man darf nicht erwarten, dass die Sachen da allesamt mega professionell sind, sondern das sind halt zum Teil wirklich kleine Auflagen, mit wenig Seitenzahl, zum Teil für etliche Euros. Also man darf nicht erwarten, das für günstig zu bekommen, nur weil es AnfängerInnen sind. Sondern wirklich wenige Seiten, zum Teil für 5 bis 8 Euro. Aber da muss man auch bereit sein, den Leuten mal ein bisschen Geld in die Hand zu drücken, weil kleine Auflage, aber zum Teil sehr professionell aufgemacht und wirklich toll gezeichnet. Ich habe mich für einen Comic-Manga entschieden von Elf und Katscha. Ich weiß gar nicht, was es direkt gekostet hat. Die gibt's auch jeweils bei Tumblr. Genau hier, einmal froschkuss.tumblr.com und einmal elfrooted.tumblr.com. Und mitgenommen habe ich mir nämlich das Comic Deaths. Und das ist im Grunde genommen relativ ohne große Worte tatsächlich gestaltet. Ist so ein bisschen Manga-Comic auf jeden Fall. Man liest es auch in der normalen Comic-Richtung, was auch in Deutschland gar nicht mehr so üblich ist bei Mangas. Also relativ schnell haben hier die Mangaka auch angefangen, das in japanischer Leserichtung zu produzieren. Das ist auch wirklich komplett in Schwarz-Weiß gehalten, mit sehr viel Rasterfolie und erzählt so die Geschichte eines Mannes, der auf die hohe See geht und dort dann so, ja, ich weiß nicht, da auf jeden Fall ein Abenteuer erlebt, was eine spezielle Wendung hat, die ich hier nicht verraten möchte. Es geht um Segelschiffe, ein bisschen so ein Piratenleben, möchte ich fast schon sagen. Und auch etwas Mystizismus ist mit dabei. Guckt euch mal die Tumblr der beiden Kreativen dahinter an. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das war auch das Cover, was mir wirklich gut gefallen hat. Und ich habe das dann Lara gezeigt später am Tag. Und sie fand das ganz witzig, weil sie exakt zu dem Stand nochmal hin wollte. Und dann aber von einer anderen, die haben sich den Stand geteilt, von einer anderen Kreativen was holen wollte. Ja, mein Budget war relativ begrenzt. Ich habe aber richtig viel Geld ausgegeben. Also ich glaube, ich habe einen Fuffi dagelassen. Das war schon nicht schlecht für mich. Ja, was kann ich sagen über die Leipziger Buchmesse? Wie gesagt, ich habe nur die Comic-Halle und die Manga-Halle gesehen, aber selbst da war genug los, sodass ich mich den ganzen Tag da habe beschäftigen können. Und als ich dann irgendwann aus dem Fenster geguckt hatte, lag überall Schnee. Also so wenig hatte ich von außen mitbekommen und wirklich verstanden, dass da Schnee liegt, hatte ich auch nicht, obwohl Gäste eben da waren, also eben auch Talk-Gäste, die zu spät kamen, eben wegen Schneechaos. Und ich dachte so, okay, wie hängt das zusammen? Selbst die Wartezeiten auf bestimmte Dinge habe ich noch irgendwie durch Gucken oder einfach durch Sitzen und das Aufnehmen dieser ganzen Atmosphäre so ein bisschen rumgekriegt. Und was ganz witzig war, ich habe dann irgendwann auf diesen 16 Uhr Vortrag gewartet und saß dann auch wieder am schwarzen Sofa, wo Steffen Volkmar gerade ein Quiz abhielt. Und ich habe es dann tatsächlich irgendwie geschafft, auf die Bühne zu kommen und habe noch ein paar Comics bei Panini abgestaubt. Ich weiß nicht, ich hatte den geilsten Tag, also irgendwie auch so die Situation, so, ja, wie heißt denn du? Dann als Steffen mich ansprach und ich sag, na, ich heiße Steffen. Und er sagte, nee, er heißt Steffen. Ich sag, na, ich heiße auch Steffen. Ich hatte echt einen mega Tag. Und da wir ja nächstes Jahr schon in Leipzig wohnen werden, wenn die Leipziger Buchmesse stattfindet und Kathi wahrscheinlich ohnehin dann am Stand ihres Verlages stehen muss, werde ich definitiv dann auch da stehen, mir einen Presseausweis holen, weil der wird dann auch hier mit dem Podcast nicht schwer zu bekommen sein. Und dann wird sich da auf jeden Fall wieder rumgetümmelt. Also allein durch die Tatsache, dass ich so viele coole Leute getroffen habe, die ich entweder noch nicht kannte oder schon kannte, oder dann über Twitter kannte und dann persönlich treffen konnte. Also den Green Ninja von Twitter, den Konrad habe ich live getroffen. Dann die beiden Jungs und Mädels, die hinter House of Animanga stecken. Denen sind wir auch begegnet. Von denen habe ich ein cooles Lesezeichen bekommen. Houseofanimanga.de. Nun ja, war für mich also ein voller Erfolg, die Leipziger Buchmesse, und ich möchte auf jeden Fall wieder hin, also gerade auf diese Manga-Con, war sehr viel Cosplay dabei. Wir haben, was ihr vielleicht in der kommenden Digimon 02-Folge sehen werdet, auch ein Foto machen können mit einer Cosplayerin, die Davis aus Digimon 02 gecosplayt hat, und das war so, ich habe die schon ein paar Mal öfter an dem Tag gesehen, und irgendwann nachmittags haben wir sie dann angesprochen. Und haben dann ein gemeinsames Foto machen können. Und wirklich original, als wir dann rausgegangen sind aus der Halle Richtung Ausgang, kam uns so eine ganze Truppe Kids entgegen, die die komplette Truppe aus Digimon Tamers gecosplayt hat. Und ich saß da so und dachte so, oh mein Gott, ich liebe diesen Laden. Ich liebe da einfach alles, was hier ist. Und ich habe denen auch zugerufen, dass die toll sind. Und dann ging die Rolltreppe aber runter. Und wir hatten nicht mehr die Gelegenheit, ein Foto zu machen, weil wir uns dann auch wieder treffen wollten mit jemandem. Ach, nee. Leipziger Buchmesse, mega großartig, will ich auf jeden Fall wieder hin. Ich glaube, ihr hört meine Begeisterung gerade. Also definitiv ein Tipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, ihr habt einen Blog oder irgendwie sowas, wo es um Bücher geht, holt euch die Akkreditierung. Ich habe gehört, das dauert 2 Tage, dann habt ihr die. Und dann könnt ihr euch eben da auf der Leipziger Buchmesse rumtreiben, dauerhaft und so viel ihr wollt. Und dieses ganze Ding einfach mal miterleben, ist eine richtige Empfehlung von mir. Definitiv mal mitmachen. Ja, das war's auch schon. Hat auch gereicht. Jetzt trinke ich noch mal ein Stück Buttermilch. Frisch und lecker, ohne Gemecker. Jetzt kommt die Werbung. Bleiben Sie dran. Okay. Flauschig fein, flauschig froh, mit Nöt, Nöt, wischt euch den Po. Für was habe ich das jetzt nochmal eingesprochen? Werbung Ende. Weiter geht's hier mit der zweiten Hälfte der ersten Staffel von The Tick. The Tick ist, habe ich glaube ich letztes Mal, als ich über die Serie geredet habe, auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ja, auch mal so ein Highlight für mich am Gratis-Comic-Tag oder am Free-Comic-Book-Day. Also das ist immer so das Comic, was ich mir definitiv besorgen muss. Definitiv. Sonst können die mit ihrem Marvel und DC Nummer Nullen oder keine Ahnung, Exklusivheften, können die mir echt gestohlen bleiben. Das interessiert mich alles nicht mehr. Wenn ich mein jährliches The Tick-Heft nicht bekomme zum Free-Comic-Book-Day, dann werde ich echt grantig. Das muss ich definitiv haben. Ich weiß gar nicht, ob die dieses Jahr eines machen, weil The Tick ja, glaube ich, gerade auch noch als reguläre Comic-Serie läuft, die ich zu meiner Schande noch immer nicht gelesen habe, weil ich auf den ersten Band warte, den Sammelband. Und nachdem der Arsenic-Lullaby-Typ ja nach der ersten Ausgabe wieder geschasst worden ist, habe ich auch so ein bisschen wenig Lust, da tatsächlich noch einzusteigen. Also, na gut, ist eine andere Geschichte. Vielleicht irgendwann den Sammelband, wenn er dann mal erscheint. Auf jeden Fall habe ich eben zu The Tick eine ganz besondere Beziehung, eben weil ich die Serie als Kind im Fernsehen gesehen habe. Und jetzt eben auch diese neue Realserie, ist ja schon die zweite Realserie, die es dazu gibt. Die erste ja noch mit Patrick Wormsworth, wie heißt der denn? Egal. Der an dieser Serie als Produzent beteiligt ist, was ich ganz schön finde. Das merkt man zum Teil auch. Ich fand die ersten 6 Folgen schon sehr gut. Die Reihe brauchte die 6 Folgen aber, um erstmal alles zu etablieren, alle Figuren zu etablieren, also eben auch Arthur und The Tick zu etablieren, Arthurs Schwester Dot zu etablieren, also alle Superhelden, die so links und rechts unterwegs sind, zu etablieren. Also waren so die ersten 6 Folgen, die erste Hälfte, brauchte die Serie eben, um sich erstmal das Universum aufzubauen. Und jetzt in der zweiten Hälfte bekommt man die ganzen Reveals, die ganzen Payoff. Also wirklich das, wofür man jetzt die ersten 6 Folgen zum Gucken gebraucht hat, das wird jetzt klar. Die ganzen Beziehungen, wie die Figuren zueinander stehen, das Universum, wie es eben auch vor dem Zusammenfall dieser Gesellschaft. Also es gab früher ja regelmäßiger Superhelden, ganze Superhelden-Teams. Und The Tick und Arthur sind ja die ersten richtigen Superhelden, die jetzt seit Jahren wieder unterwegs sind. Und beide verbindet ja auch ein sehr persönliches Schicksal eben mit der aktuellen Situation. Und es ist also, es macht unheimlich viel Spaß. Ich habe angefangen zu gucken und es war wirklich so ab der ersten Minute so, es geht richtig los, es explodiert. Die Ideen, die diese Serie hat, die werden immer verrückter. Weil man sagt, okay, wir haben jetzt das und das aufgebaut. Also wir haben euch die Welt erklärt und jetzt fangen wir an, mit den Figuren zu spielen und die Regeln, die wir vorher aufgestellt haben, zum Teil auch einfach umzuschmeißen und was Neues damit zu machen. Und vieles, von dem ich mich in den ersten 6 Folgen noch gefragt habe, wie das wohl zusammenhängt, wird einfach erklärt und funktioniert und es gibt so Aha-Momente und es ist vom Storytelling ganz toll und es ist so, die Figurenbeziehungen sind manchmal ein bisschen holprig und manchmal meandern sie sich auch so ein bisschen planlos durch die Gegend, das muss man schon sagen. Aber es ist so ganz, man gewinnt dieses Ensemble, es ist eigentlich auch ein Ensemble, was da unterwegs ist, irgendwann unheimlich lieb. Es sind ganz tolle Ideen da drin, eben auch dieses Dangerboot, diese künstliche Intelligenz innerhalb eines Bootes, was dann plötzlich auch eine sexuelle Identität bekommt. Das ist einfach nur großartig. Es ist schade, dass es nur diese kurzen 12 Episoden sind. Also es sind wirklich 2x6 Episoden, 20 bis 25 Minuten. Länger sind die Folgen leider nie. Und ich freue mich unfassbar auf die zweite Staffel. Also es ist natürlich jetzt am Ende der Staffel, ich will gar nicht so viel über die Story reden, weil ich mache es dann auch nur kaputt. Ich kann einfach nur sagen, wie begeistert ich über die Serie bin. Kann sagen, dass mir das also unheimlich gut gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit den Special Effects immer noch so ein bisschen auf Fernsehniveau, also so, wie man das im Fernsehen erwarten würde. Sieht aber dadurch, dass man das jetzt auch in dem Maße gar nicht erwartet. Also die Serie ist schon relativ grounded. Es hat auch sehr viele Soap-Elemente in sich, trotz alledem. Von den Special Effects absolut okay aus. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass die Flash-TV-Serie, die in Amerika ja auch wirklich im Fernsehen läuft und nicht nur wie bei uns, beziehungsweise ich konsumiere sie ja nur über Amazon, also nehme ich sie also als Webserie wahr, obwohl sie natürlich, glaube ich, hier auch im Fernsehen läuft. Ich hab seit Jahren kein Fernsehen mehr angemacht. Ich weiß gar nicht, wie Fernsehen funktioniert. Allerdings finde ich das der Serie angemessen. Man kann die ganze Serie an einem langen Nachmittag, also wenn man gar nichts Besseres zu tun hat, wirklich weggucken. Ich kann sie euch wirklich wärmstens empfehlen. Selbst wenn ihr die Tick-Comics nicht kennen solltet, der Comedy-Anteil in dieser Serie wird euch abholen, definitiv. Es ist nicht eine Superhelden-Parodie, es ist auch nicht wirklich Hommage. Es ist eine eigene Welt, die nach ihren eigenen Regeln die meiste Zeit funktioniert. Und das finde ich sehr schön. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand die zweite Hälfte wirklich nochmal so eine dicke, schöne Schicht Sahne mit Kirsche obendrauf und Zuckerstreuseln und Sparkles und hast du nicht gesehen. Also schön und es gibt einen Cliffhanger am Ende, so einen kleinen Tritt auch noch am Ende, wo du denkst, okay, bitte komm, zweite Staffel, nimm das Geld nochmal in die Hand, Amazon, macht's nochmal richtig gut. Nobody, and everybody is weird like you and me. the shoulder that I cry on. My brain's been, I'm confused, and I'm to lean a while on. Nobody's a nobody, and everybody's weird like you and me. You can walk, run, swim, roll, hop, skip, or fly. If we're going different ways, you're my kind of guy. Difference doesn't matter if nobody's the same. There's no two clouds alike in the great big sky. You can be a robot, a banana, a T-Rex, a half a sandwich, a flaming ball, a missing link, or your mom could be a bitch. Nobody's a nobody, and everybody's weird just like Sassy. If you're fragile as paper, or made of nothing at all, you still won't be as weird as a potato head, or a flying eyeball. Nobody's a nobody, and everybody is weird like you and me. Your age doesn't matter, it's only skin deep. When I'm around you, Juju, my pacemaker skips a beat. Nobody's a nobody, and everybody is weird like you and me. So don't be scared to come out of your shell, too. There's always someone out there to love the real you. Nobody's a nobody, and everybody is weird like you and me. Walk, run, swim, roll, hop, skip, or fly. If we're going different ways, you're my kind of guy. Difference doesn't matter if nobody's the same. Space for every star in the great big sky. Ja, dann geht's hier auch schon weiter mit meinen Comics. Hier ist noch meine Moderationskarte von Poetry Slam. Ich habe neulich auch Poetry Slam gemacht. Aber da reden wir dann vielleicht mal anders drüber. Ich habe gelesen, vom Reprodukt Verlag habe ich mir ausgeliehen aus der Bücherei. Muss man dazu sagen, habe ich nicht gekauft. Weltraumkrümel, Space Dumplings. Ist schon ein paar Jährchen alt. Ist auf Deutsch erschienen, 2015 bereits. Komplett von Craig Thompson gezeichnet und geschrieben ist. Und die Farben kommen von Kelv Stewart. Genau. Dann haben wir das mal abgehandelt. Und übersetzt ins Deutsche hat's Matthias Wehland. Und dann sind da noch ein paar sehr tolle Menschen von Reprodukt dabei. Michael Hau hat's gelettert. Das muss man dazu sagen bei Reprodukt, weil die Comics bei Reprodukt in der Regel handgelettert sind. Und das ist hier auch nicht anders. Und das macht den Charme der Reprodukt-Comics auch immer aus. Deswegen ist das Lettering hier in dem Fall auch noch wichtig. Worum geht's in Space Dumplings? Space Dumplings ist das, was ich im Allgemeinen als ein All-Ages-Comic bezeichnen würde. Wobei J.P. Foskett, der Zeichner und Erfinder von Bodytroll, mal gesagt hat, na, also All-Ages heißt bei vielen Verlagen, wir machen Kindercomics und es gibt einfach keine Ebene für ältere Lesenden, keine LeserInnen. Und das ist zum Teil richtig. Und ich glaube, J.P. Foskett ist ein gutes Beispiel für einen Künstler, der All-Ages-Comic macht, wirklich für Jüngere und aber auch Ebenen einbaut für Erwachsene. Wahrscheinlich fahre ich deswegen so auf Bodytroll ab, keine Ahnung. Craig Thompson kriegt das mit Space Dumplings oder Weltraumkrümel zum Teil auch hin. Es ist eine sehr bunte Welt. Es erinnert so ein, also auch gerade von den ganzen Aliens und es also, ich verrate wahrscheinlich nicht zu viel, wenn ich sage, dass Space Dumplings oder Weltraumkrümel im Weltraum spielt. es wirkt wie so ein bisschen wie die Monster AG im All, eben durch die ganzen Aliens und all das und diese sehr verrückten Situationen. Es gibt sehr wenig Menschen in diesem Universum. Also, es gibt eben nur Violet und ihre Eltern und noch ein paar Leute auf der Raumstation. Aber ansonsten ist der komplette Cast eben durch Aliens besetzt. Und das finde ich schon mal sehr, sehr angenehm, dass man eben nicht so eine homo sapiens zentrische Handlung hat, sondern eben menschliche Figuren, die sich in einer zumindest für den Lesenden erstmal auch als fremd und eigenartig darstellt, eben bewegen muss. Sehr locker gezeichnet, es sind also nicht so harte Gesichter, sondern die Linien sind in der Regel sehr weich und es macht vor allem Spaß. Ich konnte mich zum Teil mit Violet identifizieren, Einfach weil sie ein kleines Kind ist in einer sehr feindlichen Welt und ihre Eltern versuchen sie zu beschützen. Vater und Mutter haben da sehr unterschiedliche Ansätze, was ich auch sehr schön finde. Also die Mutter möchte, dass das Kind eigentlich eher Richtung Bildung eben gedrängt wird und der Vater sagt, warum sollen sie nicht bei mir im Abrissunternehmen oder im Transportunternehmen arbeiten? So, ne? So, und Violet möchte auch lieber das machen tatsächlich und wird aber von der Mutter erstmal so nicht gelassen. Und das ist auch so eine eben auch eine Geschichte, die auch erzählt wird. Also so diese Emanzipation, die Violet dann eben durchgehen muss. Sie trifft eben auf ihrem Abenteuer so ein bisschen schräge Figuren. Auf der einen Seite das Hühnchen oder Hühnerkind Elliot. Hühner sind in dieser Welt tatsächlich intelligent gewordene Tiere. Also die haben irgendwann mal bei einem Genversuch oder sowas Bewusstsein erlangt und haben angefangen zu rebellieren, weswegen es in dieser Welt eben auch nicht üblich ist, Hühnchen zu essen, sondern das sind eben intelligente, sprechende Tiere. Und ich glaube, der hieß Zucchini oder sowas. Ich bin immer so unheimlich schlecht mir damit, Zacchaeus, den kleinen gelben Alien Zacchaeus oder orangen Alien Zacchaeus, der eben auch mehr oder weniger durch Zufall dieser Truppe hinzustößt und gemeinsam erleben sie dann Abenteuer. Also der Vater verschwindet, es gibt eine kleine Umweltkatastrophe dort im All, was es nämlich plötzlich eben unmöglich macht, für die Mutter von der Station runterzukommen, während Violet und ihre Freunde eben im All unterwegs sind. Und ich habe einfach ein bisschen das Gefühl und auch den Eindruck und auch so ein bisschen die Kritik, dass Kinder gerne Ekliges mögen. Also viele Witze bei Bodytroll drehen sich um Pinkeln. Also ich weiß nicht, was für ein Fetisch oder was für eine Fiktion J.P. Foskett mit dem Pinkeln hat. Also das ist unfassbar. Und da ist auch viel mit Schleim und Rotze und bäh. Und ich glaube, Kinder stehen da drauf. Keine Ahnung, ich muss mal meine Freundin fragen, also Kathi fragen, die ist ja dann auch Spezialistin für Kinderbücher, ob Kinder besonders auf Rotze und Popel stehen. Keine Ahnung. Weiß ich, kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Das Problem hier ist eben Weltraumwahldurchfall. Es ist total schräg. Aber das ist eben auch ein Motiv dieses Comics, also A, wie gehen wir mit verschiedenen Gesellschaften um, also Violet und ihre Eltern kommen eben aus einer Arbeiterklasse und wollen eben auch diese Station, wo so ein bisschen die höhere Gesellschaft unterwegs ist. Die Familie wohnt eben in einem Raumschiff, was so drumherum fliegt, im Trailerpark praktisch, während natürlich alles in dieser Raumstation total shiny und blinky und hast du nicht gesehen ist und total bunt und schön und sicher, vor allem sicher. Während in diesem Trailer, Weltraum-Trailer-Park tatsächlich es passieren kann, dass da irgendwelche Monster mal eben dein Raumschiff fressen. So, irgendwelche Alien-Monster, also wilden Tiere praktisch, Weltraumtiere dann dein Raumschiff fressen. Natürlich geht's auch darum, so der Vater hat eine Vorstrafe und deswegen sind der Familie ein paar Sachen in dieser Gesellschaft verwehrt. Und das ist ein Thema. Und dann auch natürlich, wie kann sie sich Violet als Mädchen in einer Welt behaupten, die eigentlich gar nicht für Mädchen ausgelegt ist, sondern die ist auch sehr maskulin, diese Welt. Und sie schafft das erfolgreich. Und auch eben, wie geht der Mensch mit Tieren um? Das wird einmal durch den Kommentar den Hühnchen gegenüber natürlich sehr gut gemacht und relativ zügig auch gemacht. Aber eben auch die Beziehung der Menschen zu den Weltraumwahlen, die auf der einen Art den Treibstoff für alles, weil die häufig von den Weltraumwahlen werden eingesammelt. Das ist der Job des Vaters, um dann eben zu Treibstoff gemacht zu werden. Allerdings kann eben der Durchfall auch dazu führen, dass es den Leuten unmöglich ist, sich in dieser Welt zu bewegen. Es ist sehr bunt gezeichnet. Es ist sehr kindgerecht gezeichnet. Es gibt wenige Witze, wo ich jetzt sagen würde, das war jetzt vielleicht ein bisschen an Erwachsene gerichtet. Also es ist tatsächlich eher ein Comic für Kinder. Ich habe es aber sehr genossen. Also es ist jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, ich fühle mich da gar nicht drin aufgehoben. Das mag aber dann eben auch durch diese starke Metaebene. Es ist ein bisschen erhobener Zeigefinger, aber er wird nicht so benutzt. Das ist schon ein Punkt, der mich dann auch abgeholt hat bei Weltraumkrümeln. Ich kann's absolut empfehlen. Ich habe es auf der Fahrt in den Urlaub nach Frankreich gelesen neulich und hatte das innerhalb von anderthalb, knapp zwei Stunden tatsächlich durch während der Autofahrt und genau dafür ist es genau da. Ist ein relativ dicker Band, steht ein Preis drauf, 29 Euro, finde ich dafür auch nicht zu teuer. Ist ein sehr schön gestalteter, sehr schön gedruckter und auch wirklich toll geschrieben und gezeichneter Band, den ich, ich glaube, zum 15. Mal echt empfehlen kann. Ja, mein aktuelles Sorgenkind. Ich habe ja immer Sorgenkinder in meinen Sendungen und da ist diese Sendung mal keine Ausnahme. Ich weiß nicht, wie oft ich noch sagen muss, dass ich ein riesen Ash-Fan bin. Also das ist ein Ding, damals, als das auf Facebook zum allerersten Mal aufploppte, nach dem Motto, hey, wir machen irgendwie einen Kickstarter oder ein Startnext oder hast du nicht gesehen, um unser Comic zu finanzieren und die ersten ja Test- oder Probeseiten dann auch bei Facebook landeten, habe ich gesagt, boah, krass, also ich möchte Ash lesen. Und Ash kam und hat mich auch wirklich umgehauen. Gehörte vor ein paar Jahren, ich glaube 2016, habe ich das gemacht, da habe ich eine Top 5 gemacht und da gehörte Ash auch in meine Top 5. Jetzt gibt's seit ein paar Monaten, möchte ich sagen, den dazugehörigen deutschen Ableger, die Liga deutscher Helden. Ich habe die zweite Ausgabe dennoch gekriegt, also die Redakteurin, die Eva, hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, ja, wir haben deine Sendung gehört, wir haben die Kritik verstanden, möchtest du nicht trotzdem in Heft 2 reingucken? Und ich habe gesagt, klar, weil mir da auch versprochen worden ist, es würde sich alles ein bisschen besser zusammenfügen. Meine Kritik am ersten Heft war, es sind A, zu viele Charaktere, es ist B, zu unübersichtlich und es hat C, nicht genügend Substanz. Und ich muss leider sagen, dass Ausgabe 2 das nicht besser macht. Man macht hier Bekanntschaft mit ein paar der Figuren, die kriegen tatsächlich ein bisschen Interaktion. Bis auf ein, zwei Ausnahmen sind mir die Figuren alle unsympathisch. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob man das in irgendeiner Art und Weise versehentlich gemacht hat, aber man fängt hier an mit diesem Jack, der so ein großer Superstar ist. Die Mädels lassen sich mit ihm ablichten. Also er ist auch richtig abgehoben. Das ist ein richtiges Arschloch. Ich mag diesen Typen nicht. Also entweder soll er unsympathisch rüberkommen oder tatsächlich einfach nur ein bisschen zu viel von sich selbst überzeugt. Aber er ist mir tatsächlich unsympathisch. Also das ist eine Figur, die möchte ich einfach nicht regelmäßig lesen. Dann hat man hier den Captain, der so ein bisschen der Superman dieser Gruppe ist. Also wo ich den Jack durchaus so ein bisschen in Richtung Iron Man, also Tony Stark, sehen würde. Auch so vom ganzen Sein und Statum ist der Captain eher so Superman oder Captain America vielleicht. Der ist tatsächlich noch relativ nachvollziehbar. Und dann gibt's hier eben noch diese Shapeshifterin. Wie gesagt, ich habe echt, also das ist mein eigenes Problem, ich habe echt Probleme mit Namen von Figuren zu merken. Ich habe aber auch nicht den Eindruck, als hätte mir dieses Heft dabei geholfen, die Figurennamen zu lernen. In Marvel Comics wird das in der Regel so gelöst oder auch in Superhelden Comics grundsätzlich, dass die Figuren sich, sobald sie sich das erste Mal begegnen, zumindest noch mit dem Titel ansprechen. Also ich glaube, bei Batman muss man das nicht mehr machen, aber da wird dann nochmal der Name gesagt. So einfach, damit jemand, bei Marvel ist ja auch so die Philosophie, jedes Heft könnte irgendwems erstes Heft sein, um es den Leuten eben leicht zu machen. So, wer ist das nochmal und was haben wir nochmal? So, die ersten zwei Seiten sind oft auch verstecktes Recap. Das fällt mir hier sehr schwer. Also, wenn ich nicht das erste Heft vor kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit gelesen hätte, ich wüsste jetzt schon nicht mehr, worum es geht. Und vor allem, weil hier auch neue Plotpunkte aufgemacht werden. Ich habe ein großes Problem damit, dass man bei erstbester Gelegenheit schon wieder einen Satz neuer Figuren einführt, die also noch stärker als die Figuren vorher Abziehbilder von irgendwelchen Klischees sind. Also ich weiß nicht, also es gibt hier den Lan, der soll wohl ein Türke sein, und dann gibt's noch die Göre, das ist irgendwie so ein 80er-Jahre-Mädchen auf dem Skateboard, wo ich gesagt habe, so, wo ist man denn popkulturell da bitte stehen geblieben, also dass man das noch irgendwie als Stick für eine Superheldin irgendwie darstellen möchte. Also das ist doch irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß. Was ich gut finde, ist, dass man ein bisschen Hintergrundfutter von den vier Figuren bekommt und auch so ein bisschen Universe-Building eben. Wobei ich den Eindruck habe, und da komme ich dann gleich im Anschluss nochmal zu, dass man das Universe-Building Ash überlässt. Weil die machen das tatsächlich relativ gut. Man darf nicht vergessen, das ist ein Universum mit Ash. Das ist vor allem auch dadurch nochmal deutlich gemacht, indem der Gamsbart, das ist so ein bisschen der Hulk, hätte ich fast gesagt, so ein kleiner kräftiger bayerischer Prügler, auch schon ein paar Dekaden älter, so ein bisschen so ein alter Knochen, der hat eben eine Beziehung zu einer Figur, zur Lady Heumarkt aus den Austrian Superheroes, um da auch eine gültige Verbindung herzustellen. Aber so insgesamt ist das, also mir ist es immer noch zu wenig, also das ist halt ganz schräg. Es wird ein drittes Heft geben, was der Abschluss dieser Miniserie sein wird. Ich würde wirklich gerne nochmal in das dritte Heft reingucken, um zu sehen, ob das dann am Ende vielleicht rund ist. Vielleicht habe ich ein paar Aspekte nicht kapiert und kritisiere das Heft zu Unrecht und eventuell kommt im dritten Heft der große Big Reveal und dass ich sage, okay, jetzt habe ich es verstanden. Aber derzeit sieht's für mich ehrlich gesagt so ein bisschen so aus, als würde es mich nicht so ganz abholen. Es ist die gleiche Formel wie bei Ash. mit dem Unterschied, dass man es nicht hinkriegt, dass man den Figuren tatsächlich eine Tiefe gibt. Es gibt durchaus Figuren in Ash, bei denen ich jetzt auch sagen würde, okay, ich habe da jetzt weniger Identifikation mit. Also gerade der Bürokrat in Ash ist eine Figur, wo ich jetzt sagen würde, ja, der ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu blass und ein bisschen zu eindimensional. Aber der gehört für mich allein durch das ganze Konzept und durch die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er in dieses Team bringt, einfach ganz fest mit dazu. Die Liga deutscher Superhelden oder Liga deutscher Heldenfiguren sind allesamt relativ, also ersetzbar. Und das wird dadurch noch deutlicher gemacht, indem man in jeder weiteren Ausgabe noch einen Satz neuer Figuren einführt und die durchs Heft fliegen lässt. Wo ich denke, ja, dann hättet ihr auch eine Geschichte mit der Figur erzählen können. Warum denn nicht mit den Figuren, die ihr schon habt? Und das macht Ash definitiv besser und ich erkläre euch jetzt auch warum. Nämlich auf der Leipziger Buchmesse habe ich mir den zweiten Sammelband geholt, der bei CrossCult erschienen ist. Ash und Liga Deutscher Helden wird, glaube ich, vom gleichen Verlag in Anführungszeichen, das ist schon irgendwie Ash Comics, vertrieben, aber die Sammelbände von Ash erscheinen traditionell inzwischen jetzt zum zweiten Mal eben auch bei CrossCult, weil die einfach wahrscheinlich so die Manpower mit Vertrieb und Organisation haben. Und da sind sie auch ganz gut aufgehoben im Programm, habe ich den Eindruck. Also das passt da sehr gut hin. Ich liebe die Austrian Superheroes und dieses Heft hat mir das wieder mal bewiesen. Das auf der Leipziger Buchmesse mitzunehmen, war eine richtige Entscheidung. Ich hatte gesehen, dass die Zeichnerin von der 11. Ausgabe, die hier nicht mit drin ist, am Stand anwesend sein würde und hat den dann irgendwann durch Zufall, nachdem wir schon 30 Mal durch die Reihen gegangen sind, dann auch tatsächlich getroffen, den Stand. Und trotzdem, es sind 6 Hefte drin, trotzdem der Preis mit 25 Euro dann mein gesamtes Budget dann auch endgültig gekillt hat, habe ich das Heft mitgenommen oder das Buch mitgenommen und habe es dann auch beim Lesen nicht einmal bereut. Es gibt sehr viele klassische Superheldengeschichten hier drin und wenn es darum geht zu sagen, oh ja, wir machen ein deutsches Comic nach amerikanischem Vorbild, ja, es sind im Grunde genommen die Konzepte amerikanischer Superheldencomics in Deutsch, Schrägstrich in Österreichisch. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Was man aber inzwischen einfach gemacht hat, war, Figuren herzustellen, interessante, liebevolle, liebenswerte Figuren hier in Ash hervorzubringen, mit eigenen Motiven, eigenen Agenten und auch einem eigenen Schicksal, die dann aber auch eine interessante Geschichte erleben und denen auch ein Abenteuer und auch Motive und all das mitzugeben, eine Entwicklung auch mitzugeben, die sich jetzt einfach hier nach, zumindest ist es ja für mich inzwischen so, nach 10 Heften einfach darstellt wie ein vollwertiges, funktionierendes Universum. Ich habe schon den Eindruck, dass die ersten 4 Hefte dazu da sein mussten, die Figuren einzuführen, auch die Beziehungen der Figuren untereinander einzuführen. Das macht diese Serie weiter zum Teil, dem ganzen Universum noch so ein bisschen Futter zu geben. Man hat sich aber inzwischen an den Origins der einzelnen Figuren längst abgearbeitet. Das waren ja immer die Backup-Geschichten in Ash. Übrigens auch in der Liga Deutscher Helden wird das exakt so gemacht, also eben der Gamsbart in LDH hat eben eine Vergangenheit, hat glaube ich seinen ersten Einsatz oder seine erste Begegnung mit der Tatsache, dass er ein Superheld oder ein Mutant ist, besser gesagt, 1972 in München gehabt bei dem Anschlag bei den Olympischen Spielen. Das ist in Ash eben auch passiert. Jetzt kann man diese Backup-Geschichten aber dazu benutzen, das Universum zu vergrößern. Und das wird ja mit Bravour gemacht. Und das hat mich, also ich habe wirklich nach diesen weiteren 6 Heften das Gefühl gehabt, das Universum ist für mich jetzt so viel mehr greifbar. Es ist für mich so viel leichter zu verstehen, wie die einzelnen Figuren ticken, einfach weil man es hingekriegt hat, ein kohärentes Universum aufzubauen, in dem sich diese Figuren, die man in den ersten 4 Heften eingeführt hat, inzwischen einfach auch natürlich bewegen. Und man merkt einfach, dass diese erste Generation SuperheldInnen, die es eben in Ash gegeben hat, nicht unbedingt einen guten Job gemacht hat und sehr viel zurückgelassen hat und dass das zweite Team einfach zum Teil einfach die Scherben aufheben muss und sehen muss, wie sie damit klarkommen. Und das ist das, was hier im zweiten Band passiert. Und es ist wunderbar. Ich kann einfach nicht sagen, wie sehr ich das genossen habe, dieses Universum dabei zu beobachten, wie es weiter wächst und für mich auch noch greifbarer wird und schöner wird. Und ich kann euch auch Ash einfach nochmal ans Herz legen. Wie gesagt, die beiden Sammelbände sind bei CrossCult erschienen. Die Einzelhefte gibt's aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weitestgehend auch noch zu bestellen. Wenn nicht, dann greift auf den Sammelband zurück. Also ich bin jetzt auch tatsächlich so ein bisschen dazu übergegangen, aus Platz und aus Zeitgründen eher auf Sammelbände zurückzugreifen, einfach weil ich dann einfach ja, mich an einem Band erstmal abarbeiten kann, bevor ich zu was anderem gehe. Ich will hier auch die Kreativen nicht verschweigen, das habe ich eben bei LDH versehentlich gemacht. Thomas Eigelsreiter, Martin Frey, der Standardzeichner von LDH ist, glaube ich, die Isabel Griesenberger, Harald Havers, Leon Koller, Michael Liberatore, Antipa, der auch bei LDH, glaube ich, tätig ist, David Pridal, Franz Stummer, Erich Tiefenbach, Bernd Trübwasser, Jörg Vogeltanz, Michael Wittmann und Dagmar Wücker. Ich will aber auch noch mal schnell die Kreativen hier im zweiten LDH-Heft vorlesen. Also der Eigelsreiter ist wieder mit dabei, Debris, genau, der Oliver Naatz, den man ja aus dem Mad-Heft kennt wahrscheinlich, hat geschrieben, dann die Zeichnung von Martin Frey, die Inks von Erol Lorenzo, Debris. Ich würde ihn jetzt Debris aussprechen und nicht Debris. Dann die Farben kommen von Franz Stummer. Das ist, glaube ich, auch jemand, der bei Ash tätig ist. Das Lettering kommt von Thomas Eigelsreiter. Also da gibt's durchaus Überschneidungen. Dann Jan Dinter hat die zweite Geschichte geschrieben. Oliver Kammel hat's gezeichnet. Gabor, oh Gott, das werde ich jetzt falsch aussprechen. Rakshmani, es tut mir so leid. Die Farben kommen von Martin Frey. Gelettert ist es wieder von Thomas Eigelsreiter. Und der Franz Stummer hat auch noch mal das Bayerisch drüber geguckt. Harald Havers hat es auch überblickt. Und wie gesagt, es gibt zwischen LDH und Ash durchaus Überschneidungen im Team, was auch gut ist, weil es ist ein Universum. Ich würde Ash immer den Vorzug geben. Also wenn ich mir ein Heft hingehalten wird, LDH, Ash, ich würde immer das Ash-Heft nehmen. Nicht, weil die zuerst da gewesen sind. Wenn es andersrum gelaufen wäre, ich würde Ash trotzdem nehmen. Weil es für mich einfach in Universe besser funktioniert. Die Figuren sind nachvollziehbarer. Da sind auch manchmal Figuren dabei, die ich nicht mag. Das ist auch ganz normal, dass man mit der einen oder anderen Figur erstmal nichts anfangen kann. Aber das Kernteam, Lady Heumarkt, der Bürokrat, hier habe ich es so nochmal, dann natürlich Captain Austria selber und auch das Donauweibchen. Das sind Figuren, die einfach mit der Zeit einem sehr ans Herz wachsen. Und natürlich kommen da auch neue Figuren hinzu. Die fügen aber der Story was hinzu. Die sind sinnvoll da, setzen ihre Fähigkeiten vernünftig ein und hüpfen nicht einmal durchs Bild und hauen irgendwo drauf, wie es jetzt in zwei Ausgaben LDH der Fall gewesen ist. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den sich bitte die LDH-Redaktion zu Herzen nimmt. Wenn ihr neue Figuren einführt, dann macht mit denen was und lasst sie nicht nur durchs Bild hüpfen. Das macht Ash besser und das macht Ash lesbarer. Das ist für mich mein Fazit, LDH versus Ash. Ja, damit war's das. Ich nehme an einem Freitagabend auf. Gleich kommt Schläferz. Ich muss hier weg. Auf Wieder, Nerd. Tschüss!